Der Schneckenforscher. Ganz zu Anfang, als Mr. Peter Noppert erst begann mit seinem Schneckenhobby, da ahnte er nicht, wie schnell aus seiner ersten Handvoll Schnecken Hunderte werden sollten. Knapp 2 Monate nach dem Einzug der ersten Schnecken in sein Arbeitszimmer standen auf dem Schreibtisch, den Wandbrettern und Fensterbänken und sogar auf dem Fußboden mehr als 30 Glasbehälter und Schalen voll durcheinander kriechender Schnecken. Mrs. Noppert fand sie grässlich und weigerte sich, das Zimmer noch zu betreten. Es röche, behauptete sie. Überdies war sie einmal aus Versehen auf eine Schnecke getreten, ein widerliches Gefühl, das sie nicht vergessen konnte. Doch je mehr seine Frau und auch seine Bekannten diesen ungewöhnlichen und etwas unappetitlichen Zeitvertreib ablehnten, desto mehr Spaß schien Mr. Noppert daran zu finden. »Ich habe mir noch nie viel aus Tieren und Pflanzen gemacht«, sagte er oft. Er war Teilhaber einer Maklerfirma und hatte sich sein Leben lang nur mit Finanzfragen beschäftigt. Aber die Schnecken haben mir tatsächlich die Augen geöffnet für die Schönheiten der Tierwelt. Wenn dann seine Freunde entgegneten, Schnecken seien eigentlich gar keine richtigen Tiere und ihr schleimiges Äußere sei kaum wirklich schön zu nennen, dann hielt ihnen Mr. Noppert mit überlegenem Lächeln entgegen, er wisse doch wohl etwas mehr über Schnecken als sie. Was zweifellos stimmte. Er war Zeuge eines Ereignisses gewesen, das in keinem Lexikon, in keinem zoologischen Handbuch, dessen er habhaft werden konnte, beschrieben war, jedenfalls nicht angemessen beschrieben. Er war eines Abends in die Küche gekommen, um vor dem Dinner schon eine Kleinigkeit zu essen, und zufällig war sein Blick auf die Schüssel mit Schnecken gefallen, die auf dem Ablaufbrett am Spülstein stand und in der sich 2 Schnecken höchst sonderbar benahmen. Sie standen sozusagen auf dem Schwanzende und schwankten voreinander hin und her wie 2 Schlangen, die von einem Flötenspieler hypnotisiert werden. Gleich darauf berührten sich die beiden Gesichter zu einem Kuss von deutlicher Sinnlichkeit. Mr. Noppert trat näher heran und musterte sie von allen Seiten. Da geschah noch etwas. Bei beiden Schnecken erschien auf der rechten Kopfseite ein kleiner Auswuchs, etwa wie ein Ohr. Was er da vor sich sah, war irgendeine Art von Sexualerlebnis. Das sagte ihm sein Instinkt. Die Köchin trat in die Küche und machte eine Bemerkung, doch Mr. Noppert brachte sie mit einer ungeduldigen Handbewegung zum Schweigen. Er konnte die Augen nicht abwenden von den verzauberten Lebewesen in der Schüssel. Als die ohrförmigen kleinen Gebilde genau Rand an Rand lagen, schnellte aus dem einen Ohr ein weißliches Stäbchen hervor und bog sich wie ein Fühler dem Ohr der anderen Schnecke entgegen. Mr. Noppert musste seine erste Mutmaßung korrigieren, als auch aus dem Ohr der 2. Schnecke ein Fühler hervortrat. Sonderbar, dachte er. Jeder der beiden Fühler wurde zurückgezogen, trat von neuem hervor und blieb dann, als hätte er ein unsichtbares Ziel erreicht, in der Partnerschnecke haften. Wie gebannt starrte Mr. Noppert in die Schüssel. Auch die Köchin war jetzt herangetreten und besah sich die Schnecken. »Haben Sie sowas schon mal gesehen?« fragte Mr. Noppert. »Nein, die kämpfen wohl miteinander«, meinte die Köchin und wandte sich gleichgültig ab. Für Mr. Noppert war ihre Bemerkung ein Beweis für die Ignoranz auf diesem Gebiet, der er später überall begegnen sollte. Mr. Noppert blieb länger als 1 Stunde neben dem Spülstein stehen und sah den beiden Schnecken zu, bis schließlich erst die Ohrgebilde und dann die Fühler eingezogen wurden, die Schnecken sich entspannten und einander nicht weiter beachteten. Jetzt aber hatten zwei andere Schnecken das gleiche Liebesspiel angefangen und sich langsam erhoben bis zur Kussposition. Mr. Norbert wies die Köchin an, die Schnecken heute Abend nicht auf den Tisch zu bringen. Er nahm die Schüssel mit hinauf in sein Arbeitszimmer und fortan wurden im Hause Noppert keine Schnecken mehr serviert. Abends nahm er sich seine Lexika und die paar naturwissenschaftlichen Bücher vor, die er im Hause hatte, fand jedoch keine Silbe über die Fortpflanzungsgewohnheiten der Schnecken. Nur der langweilige Vermehrungsprozess von Austern war dort eingehend beschrieben. Vielleicht war es doch keine Paarung gewesen, die er da beobachtet hatte, überlegte er einige Tage später. Edna, seine Frau, verlangte, er solle die Schnecken jetzt entweder zubereiten lassen und aufessen oder sie wegtun. Sie war gerade auf eine Schnecke getreten, die aus der Schüssel auf den Fußboden gekrochen war. Vielleicht hätte er sich gefügt, wenn ihm nicht in der Stadtbibliothek die Darwinsche Entstehung der Arten in die Hände gefallen wäre, wo er einen Satz über Gastropoden fand. Er war französisch geschrieben und Mr. Noppert konnte kein Französisch, doch bei dem Wort Sensualité stutzte er wie ein Bluthund, der plötzlich die Spur gefunden hat. Er holte sich ein französisch-englisches Wörterbuch zu Hilfe und machte sich an die Übersetzung. Der Absatz, weniger als 100 Worte, besagte, dass Schnecken bei der Paarung einen Grad von Sinnlichkeit an den Tag legen, der in der übrigen Tierwelt unbekannt ist. Das war alles. Die Feststellung stammte aus den Aufzeichnungen von Henri Fabre, und Darwin hatte wohl gemeint, der Durchschnittsleser benötige keine Übersetzung. Er hatte sie jedenfalls im Original stehen gelassen, für die paar ernsthaft Interessierten, denen die Sache wirklich wichtig war. Zu ihnen zählte sich Mr. Noppert jetzt. Das runde, rötlich glänzende Gesicht strahlte vor Stolz. Er wusste nun, dass seine Schnecken Süßwasserschnecken waren, die ihre Eier in den Sandboden legten. Deshalb tat er feuchte Erde und eine Untertasse voll Wasser in eine große Waschschüssel und legte die Schnecken behutsam hinein. Dann wartete er, ob etwas geschehe. Aber eine weitere Paarung fand nicht statt. Er nahm die Tiere eins nach dem anderen hoch und betrachtete sie, sah aber keinerlei Anzeichen einer Schwangerschaft. Doch die eine Schnecke ließ sich nicht aufheben. Es war, als klebe das Schneckenhaus am Boden fest. Mr. Noppert nahm an, dass die Schnecke den Kopf in den Sand gesteckt hatte, um zu sterben. Zwei weitere Tage vergingen, und am Morgen des dritten sah er an der Stelle, wo das Tier gelegen hatte, ein paar Sandbrösel liegen. Neugierig untersuchte er sie mit Hilfe eines Streichhölzchens und entdeckte zu seinem Entzücken eine winzige Mulde voll glänzender Eier. Schneckeneier! Er hatte sich also nicht getäuscht. Eilig rief er seine Frau und die Köchin herbei und zeigte ihnen seinen Fund. Die Eier sahen ähnlich aus wie Kaviar, nur waren sie weiß anstatt schwarz oder rot. Na, irgendwie müssen sie sich ja fortpflanzen, war alles, was seine Frau dazu sagte. Er begriff ihre Gleichgültigkeit nicht. Er selbst trat, wenn er zu Hause war, jede Stunde an die Schüssel und betrachtete die Eier. Jeden Morgen sah er nach, ob sich irgendetwas verändert hatte. Jeden Abend vor dem Schlafengehen galt den Eiern sein letzter Gedanke. Und nun machte sich tatsächlich noch eine Schnecke daran, eine Mulde zu graben, und zwei andere begannen mit dem Liebesspiel. Das erste Eiergelege nahm zartgraue Farbe an, und seitlich auf jedem Ei wurde ein winziges Spiralgehäuse sichtbar. Mr. Nopperts Spannung wuchs. Endlich kam der Morgen, nach seiner sorgfältigen Berechnung war es der 18., da blickte er in die kleine Mulde und sah, wie sich ein winziger Kopf bewegte und ein kurzer Fühler, noch unsicher tastend, das Nest erforschte. Mr. Noppert war selig wie ein frisch gebackener Vater. Jedes der kleinen Eier, etwa 70 mochten es sein, erwachte zum Leben. Es war wunderbar. Er hatte jetzt den kompletten Fortpflanzungszyklus bis zum glücklichen Ende miterlebt. Kein Mensch, jedenfalls niemand, von dem er wusste, kannte auch nur einen Bruchteil von dem, was er mit angesehen hatte. Und das war das besonders Erregende und Geheimnisvolle an dieser Entdeckung. Sorgfältig notierte sich Mr. Noppert die verschiedenen Termine der Paarung und des Ausschlüpfens. Alle Freunde und Bekannten unterhielt er mit eingehenden Berichten über das Leben der Schnecken. Sie hörten ihm zuweilen fasziniert, häufiger aber mit leichtem Ekel zu, was seine Frau in peinlichste Verlegenheit brachte. »Wo soll das bloß hinführen, Peter? Wenn Sie sich in diesem Tempo fortpflanzen, haben wir bald keinen Platz mehr im Haus«, hielt sie ihm vor, als 15 oder 20 Gelege ausgeschlüpft waren. »Die Natur lässt sich nicht aufhalten«, erwiderte er gut gelaunt. »Sie haben ja nur mein Arbeitszimmer eingenommen und da ist Platz genug.« Immer mehr Glasbehälter und Schüsseln wanderten nach oben. Mr. Noppert ging auf den Markt und erstand dort einige Schnecken, die etwas lebhafter und munterer aussahen. Und außerdem zwei, die er gerade bei der Paarung antraf, was ringsum niemand bemerkte. Immer mehr Mulden mit Eiern erschienen im Sand der Glasgefäße und aus jeder krochen dann 70 bis 90 kleine Schnecken, durchsichtig wie Tautropfen. Behende schoben sie sich an den frischen Salatblättern in die Höhe, die Mr. Noppert als essbare Leiter in jeder Mulde bereitstellte. Paarungen kamen nun so oft vor, dass er schon gar nicht mehr hinschaute. Eine Paarung konnte gut 24 Stunden andauern. Doch der Anblick des weißlichen Kaviars, der sich in Gehäuse verwandelte und dann langsam vorwärts kroch, dieser Anblick erregte ihn jedes Mal aufs Neue. Seine Kollegen im Geschäft bemerkten deutlich einen neuen Schwung in Peter Noppert. Er wurde kühner in seinen Beschlüssen, er legte verblüffende Kalkulationen vor und seine Pläne hatten manchmal etwas geradezu Gerissenes, aber der Firma brachten sie Geld ein. Man beschloss einstimmig, sein Grundgehalt von 40 auf 60.000 Dollar pro Jahr zu erhöhen. Wenn ihm jemand zu seinen Erfolgen gratulierte, so behauptete Mr. Noppert stets, er verdanke das alles den Schnecken und den erholsamen Beobachtungsstunden bei ihnen. Alle seine Abende verbrachte er mit den Schnecken in dem Raum, der nun kein Arbeitszimmer mehr war, sondern eher einem Aquarium glich. Er war glücklich, wenn er vor den Glasbehältern stand und frische Salatblätter, gekochte Kartoffeln und Möhrenscheibchen hineinfallen ließ und dann den Hebel des Wassersprengers in die Höhe schob, worauf es in allen Behältern anfing zu rieseln. Sofort lebten dann die Schnecken auf, fingen an zu fressen oder begannen mit dem Liebesspiel oder sie ließen sich offensichtlich erfreut durch das seichte Wasser treiben. Oft ließ Mr. Noppert eine Schnecke über seinen Zeigefinger kriechen. Der menschliche Kontakt gefiel ihnen, davon war er überzeugt. Und ein Salatblatt aus der Hand fressen, wobei er sie von allen Seiten beobachtete. Das bereitete ihm die gleiche ästhetische Freude wie einem anderen der Anblick eines Japandruckes. Das Zimmer durfte jetzt nur noch von ihm selbst betreten werden, denn viele Schnecken hatten sich angewöhnt, auf dem Fußboden herumzukriechen oder festgeklebt auf Stuhlsitzen und an Bücherrücken auf den Wandbrettern einzuschlafen. Sie schliefen überhaupt viel, vor allem die Älteren. Doch es gab noch immer eine Menge weniger phlegmatischer Tiere, die sich lieber mit der Liebe beschäftigten. Mindestens ein Dutzend Paare, so schätzte Mr. Noppert, waren immer dabei, sich zu küssen. Und der Nachwuchs an jungen und jüngsten Schnecken stieg beträchtlich. Zählen konnte man sie nicht mehr. Mr. Noppert zählte zunächst nur die, die über die Zimmerdecke krochen oder schlafend festhafteten. Es waren zwischen 1100 und 1200. In den Schüsseln und Glasbehältern unter dem Schreibtisch und an den Bücherregalen saßen bestimmt 50-mal so viel. Er nahm sich vor, an einem der nächsten Tage die Schnecken von der Decke abzunehmen. Einige saßen schon seit Wochen da oben, wer weiß, ob sie überhaupt genügend Nahrung zu sich nahmen. Aber er hatte in der letzten Zeit im Geschäft sehr viel zu tun gehabt. Er brauchte Ruhe und hatte zu nichts mehr Lust, als still in seinem Lieblingssessel im Arbeitszimmer zu sitzen. Im Juni wuchs die Arbeit in der Firma so stark an, dass er oft bis spät abends im Büro saß. Das Rechnungsjahr ging zu Ende und die Abschlussberichte häuften sich. Er stellte Kalkulationen an, entdeckte noch ein paar Gewinnchancen und behielt sich einige der gewagtesten und unauffälligsten Abschlüsse für private Unternehmungen vor. Nächstes Jahr um diese Zeit müsste er sein Vermögen verdrei- oder vervierfacht haben. Er sah im Geist sein Bankkonto anwachsen, genauso leicht und schnell wie die Anzahl seiner Schnecken. Seine Frau war selig, als er ihr davon erzählte. Sie verzieh ihm sogar die bedauerliche Tatsache, dass sein Arbeitszimmer ruiniert war und dass der fade Fischgeruch in der ganzen oberen Etage ständig zunahm. »Aber es wäre mir doch lieb, wenn du mal nachsähest, ob da auch alles in Ordnung ist, Peter«, sagte sie eines Tages besorgt. »Es könnte doch sein, dass eins der Glasgefäße umgefallen ist und ich möchte nicht gern, dass der Teppich verdorben wird. Du bist jetzt fast eine Woche nicht oben gewesen, nicht wahr?« Es war fast 2 Wochen her. Dass der Teppich schon ziemlich hinüber war, erwähnte er lieber nicht. »Ich gehe heute Abend hinauf«, versprach er. Doch es vergingen noch weitere 3 Tage, bevor er sich die Zeit nahm. Es war abends kurz vor dem Schlafengehen, und als er eintrat, sah er zu seinem Erstaunen, dass der Fußboden völlig von Schnecken bedeckt war, die in 3 oder 4 Schichten übereinander lagen. Er konnte nur mühsam die Tür zumachen, ohne eine ganze Anzahl zu zerquetschen. Mit dicken Schneckenklumpen in allen Ecken sah das Zimmer fast rund aus. Es war, als stände er mitten in einer riesigen Versteinerung. Mr. Noppert knackte mit den Fingern und sah sich bestürzt um. Die Schnecken hatten nicht nur sämtliche Flächen überzogen. Tausende hingen in einem grotesken Klumpen vom Kronleuchter in den Raum hinein. Mr. Noppert schwankte und griff haltsuchend nach einer Stuhllehne. Was er in der Hand fühlte, war nichts als Schneckengehäuse. Er lächelte mühsam. Auch auf der Stuhlfläche ballten sich die Schnecken übereinander wie ein klumpiges Kissen. Aber zunächst musste etwas mit der Zimmerdecke geschehen, und zwar sofort. Er nahm einen Schirm aus der Zimmerecke, streifte eine Unzahl Tiere davon ab und machte auf dem Schreibtisch eine Stelle frei, wo er sich aufstellte. Mit der Schirmspitze riss er die Tapete ein. Ein langer Tapetenstreifen, schwer von Schnecken, hing jetzt bis fast zum Fußboden herab. Plötzlich packte ihn der Zorn. Die Wassersprenger, die würden sie schon in Bewegung setzen. Er schob den Hebel hoch. In sämtlichen Glasbehältern begannen die Fontänen zu sprühen. Es war, als hebe das ganze Zimmer zu sieden an. Mr. Noppert schob sich über den Fußboden, mitten durch die Berge von Schneckenhäusern. Es hörte sich an, als träte man am Strand auf kleine Muscheln. Er richtete mehrere Sprenger auf die Zimmerdecke, sah aber sofort, das war ein Fehler gewesen. Die aufgeweichte Tapete riss ein, die Schneckenmasse kam langsam herunter. Er zog den Kopf ein, um auszuweichen, und stieß gleich darauf mit aller Kraft gegen ein schaukelndes Schneckenbündel, das ihn seitlich am Kopf traf. Halb betäubt sank er in die Knie. Er musste ein Fenster öffnen. Die Luft hier drin war zum Ersticken. Schnecken krochen ihm über die Schuhe und die Hosenbeine herauf. Zornig schüttelte er die Füße. Er wollte zur Tür gehen und eine der Hausangestellten zu Hilfe rufen, als ihm der Kronleuchter schwer auf den Kopf fiel. Er ließ sich auf den Boden fallen und blieb einen Augenblick benommen sitzen. Das Fenster war nicht zu öffnen. So viel sah er jetzt, denn die Schnecken lagen in dicken Schichten übereinander auf allen Fensterbänken. Einen Moment hatte er das Gefühl, er könne nicht aufstehen. Ihm war, als müsse er ersticken. Es lag nicht nur an dem widerlich schalen Geruch im Zimmer. Überall an den Wänden sah er lange, mit Schnecken überzogene Streifen, die ihm die Sicht versperrten wie ein Gefängnisgitter. »Edna«, rief er und merkte erstaunt, wie schwach und hilflos seine Stimme klang, als sei er in einem schalldichten Raum gefangen. Er kroch zur Tür, ohne Rücksicht auf hunderte von Schnecken, die er mit Händen und Knien zerquetschte. Die Tür war nicht zu öffnen. So viele Schnecken schoben sich von allen vier Seiten über die Türfüllung, dass er nicht dagegen ankam. »Edna!« Eine Schnecke kroch ihm in den Mund. Angewidert spuckte er sie aus. Er versuchte, sie von den Armen abzustreifen. Aber für 100 Schnecken, die er los wurde, kamen 400 neue auf ihn zugekrochen und klebten sich an ihm fest, als ob sie sich ihn ausgesucht hätten als die einzige einigermaßen schneckenfreie Oberfläche im Zimmer. Schnecken krochen ihm über die Augen. Als er mühsam auf die Füße kam, traf ihn etwas am Kopf, das er nicht einmal erkennen konnte. Er wurde fast ohnmächtig. Jetzt lag er auf dem Boden und versuchte mit den Händen die Augen- und Nasenlöcher zu erreichen, um die schleimigen Schneckenkörper loszuwerden. Doch seine Arme waren bleischwer geworden. »Hilfe!« Er verschluckte eine Schnecke, hustete, rang nach Luft und merkte, wie ihm eine weitere Schnecke über die Lippen auf die Zunge kroch. Das war die Hölle. Er merkte, wie sie sich klebrig über seine Beine schoben, so dass er nicht mehr aufstehen konnte. Oh, oh, Mr. Noppert keuchte schwach. Er sah nur noch schwarz. Ein scheußliches, wellenförmiges Schwarz. Atmen konnte er nicht mehr. Er konnte die Nasenlöcher nicht erreichen, weil er die Hände nicht bewegen konnte. Seine Augen wurden zu schmalen Schlitzen. Unmittelbar vor sich, nur wenige Zentimeter entfernt, sah er etwas, das früher der Gummibaum im Topf neben der Tür gewesen war. Zwei Schnecken standen darin, hoch aufgerichtet und liebten sich. Und direkt daneben kroch ein unerschöpfliches Heer kleiner, weißlicher Schnecken, durchsichtig klar wie Tautropfen aus ihrer winzigen Sandmulde in die große, weite Welt hinaus.